Kapitel 4. Luxus auf Kosten der anderen. Das pralle Leben René Benkos. Die zwei schlanken, miteinander verbundenen Türme des Berliner Upper West Hochhauses gehören nicht nur zu den auffälligsten Gebäuden der Hauptstadt. Sie zeigen auch die geschäftlichen Verflechtungen der Signa Group. Gebaut hat sie die Strabag, deren Miteigentümer Hans-Peter Haselsteiner auch einer der größten Gesellschafter von René Benkos Immobilienkonglomerat ist. Gekauft hat Benko das Haus 2017 von Abby Rosen, mit dem er sich das ikonische Chrysler Building in New York teilte. Und Mieter, neben der deutschen Signa Zentrale und vielen anderen, ist einer der heutigen Insolvenzverwalter der Signa, die Kanzlei Görg, mit ihrem Partner Thorsten Martini. Fast ganz oben, im 31. Stock, findet die Berliner Signa-Zentrale ihren großzügigen Platz mit einem Louis Vuitton-Bild als Blickfang im Büro. Ganz oben allerdings steht das Allerheiligste Benkos, sein Penthouse. 2023, als die Signa-Insolvenz schon nahe war, hat Benko es fertigstellen lassen und dann kaum mehr nutzen können. Eine Netflix-Serie über René Benko, sie könnte genau hier beginnen. Mit einem Kameraschwenk über die weißen Marmorböden des Büros, über die goldfarbenen Deckenlampen und den riesigen Tisch im Büro, ebenfalls aus Marmor. Weiter ginge es durch das Schlafzimmer und den Speiseraum, von dem aus eine mindestens lastwagengroße Scheibe aus Panzerglas den Blick freigibt auf das Dach des Waldorf Astoria Hotels und die deutsche Hauptstadt, die dem Betrachter zu Füßen liegt. Dazu kommen unter anderem Gästezimmer, Dampfbad und Sauna und Bäder und Gym, alles in allem eine Fläche von etwa 1000 Quadratmetern oder auch darüber. Selbst zwei vermögende Unternehmer, die Luxus gewohnt sind, Benkos Yacht kennen, sein Penthouse in Wien und sein Chalet N in Lech, waren nach einer Führung an Benkos Seite und begleitet von einer Handvoll Leibwächtern geradezu schockiert. Sie sagen übereinstimmend: Das Penthouse war das Protzigste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Einer fühlte sich an die Wohnung eines russischen Oligarchen oder eines saudischen Herrschers erinnert. Ein anderer findet sie ordinär, was in diesem Fall das Gegenteil von gewöhnlich bedeutet, und vergleicht das Apartment mit denen amerikanischer Hedgefondsgrößen mit jährlichen Einkommen von mehreren 100 Millionen Dollar. Menschen, denen Benko immer nachgeeifert habe. Immobilienexperten schätzen das Apartment auf einen Wert von 30 Millionen Euro, bei einem Quadratmeterpreis von 30.000 Euro, der in Hyperluxuslagen in Berlin bezahlt werde. Und das Schönste für Benko, es hat ihm privat nichts oder doch nur sehr wenig gekostet. Denn es war Teil von Signa Prime und wurde als sein persönliches Büro geführt. Deshalb waren die Miete, das Personal, das Essen oder der Wein zumindest weitgehend umsonst. Sein Medienanwalt etikettierte es, dazu gefragt, als Büro, trotz vieler Wohnräume und einem Schlafzimmer mit einem riesigen runden Bett. Es gibt im Upper West kein Penthouse, sondern eine den übrigen von Signa genutzten Flächen zugehörige 33. Büroetage mit erweiterten Repräsentations- und Hospitality-Bereichen, teilte er mit. Benko hat sich den Luxus seines Privatlebens häufig von der Signa zahlen lassen. Den Betrieb seiner 62-Meter-Yacht Roma, genauso wie den Unterhalt der beiden Flugzeuge und den diversen Anwesen von Innsbruck bis zum Gardasee, die er mit seiner Frau Natalie bewohnte. Dass sie für bedeutende Teile der Ausschweifungen Benkos aufkommen mussten, erfuhren die Anteilseigner oft erst im Nachhinein. Selbst die laufenden Kosten seiner Villa in Sirmione am Gardasee wurden teils von der Signa Holding bezahlt. Sie überwies nach Recherchen des österreichischen Standard monatlich 20.000 Euro plus Nebenkosten für die angebliche Italienzentrale der Signa, obwohl keine 40 Kilometer entfernt am Gardasee in Gardone Riviera weitere Villen der Signa standen samt Infinity Pool. Für Benko war Arbeit eben Vergnügen und Vergnügen Arbeit. Der Arbeitstag des Unternehmers startete in der Regel um 5.30 Uhr. Auch die Autoren dieses Buches erhielten SMS von ihm vor dem Morgengrauen, dauerte den ganzen Tag und glitt über in einen Abend, an dem er sich Essen und Rotwein und Zigarren in einem seiner Häuser, Wohnungen oder Hotelsuiten servieren ließ und sich auch da nicht selten mit Geschäftspartnern traf. Wer am Wochenende mit Benko telefonierte, Der hörte häufiger Kinder schreien im Hintergrund, denn auch wenn Benko auf dem Spielplatz war mit seinen Kindern, so erledigte er in dieser Zeit regelmäßig Geschäftliches. Es gab in der Regel keine Trennung zwischen Freizeit und Arbeit, und Benko muss daraus den Schluss gezogen haben, dass sein persönlicher Lebensunterhalt ebenso von der Firma bezahlt werden müsse, wie das Heer seiner Assistenten und Assistentinnen.